Das Schlachtschiff verlässt den Hafen. Dieser Gigant aus Stahl und Eisen hat eine Wasserverdrängung von 35.000 Tonnen. Die Bewaffnung besteht aus 8 38 cm Geschützen, 12 15 cm Geschützen und einer entsprechenden Flakartillerie. Gesteuert wird dieses gewaltige Schiff durch die Betätigung zweier Druckknöpfe. Vom Maschinenleitstand aus wird der Lauf der Maschine ständig überwacht. In der Kommandozentrale. Geschütz exerzieren auf See. Zerstörer einer neu in Dienst gestellten Flottille, die auf Befehl des Führers den Namen Zerstörerflottille Narvik erhalten hat, begleiten das Schlachtschiff. Mit hoher Fahrt geht es gegen die schwere See. Diese Schlachtschiffe zählen zu den stärksten Waffen unserer Kriegsmarine im Kampf gegen England. Torpedoladen. Weiter, immer weiter. Langsam. Richtung 35 Grad. Richtung 35 Grad. Auf den feindlichen Kreuzer mit einem Schaustern und zwei Masten. Fragemessung. Messung 278 Hundert. 276 Hundert. Entfernung 275 Hundert. Mit unserer Sprenggranate laden und sichern. Mit Panzer Sprenggranate laden! Auf! Ihr! Artillerie ist klar zum Gefecht. Herr Johanns Panzerschiff Deutschland klar zum Gefecht. Artillerie klar zum Feuern. Mit dem freundlichen Kreuzer. Mit dem freundlichen Kreuzer. Salvenfeuer. Salvenfeuer. Zum Anton Salve. Zum Anton Salve. Feuer. Feuer. Bruno Salve. Feuer. Salve! Feuer! Gegner nehmen sich ein! Auf 90 Grad gehen. Beide Maschinen große Fahrt voraus, Fahrt backbauen. Auf Kurs 90 Grad. Antwortet unsere Kriegsmarine die englische Blockadedrohung. Einheiten der deutschen Kriegsmarine auf Kaperfahrt in der Nordsee. Ein norwegischer Frachter wird angehalten. Stop. Das Untersuchungskommando geht an Bord. Die Schiffspapiere werden geprüft und in Ordnung befunden. Da keine Bannware an Bord ist, wünscht der deutsche Prisenoffizier gute Reise. Ein estnischer Dampfer wird gestoppt. Wie hält das mit der Zollsache raus? Weißt du die anderen Prisen? Das Prisenkommando meldet Bannware an Bord. Es erhält den Befehl, das Schiff in einen deutschen Hafen einzubringen. Unsere Zerstörer setzen ihre Kaperfahrt fort. England soll erfahren, was es heißt, Deutschland blockieren zu wollen. Die deutsche Kriegsmarine wird die englischen Kampfmethoden mit den gleichen Waffen beantworten. Ein deutscher Kreuzer, der im Atlantik einen englischen Geleitzug völlig vernichtete und 14 bewaffnete feindliche Handelsschiffe mit zusammen über 78.000 Bruttoregistertonnen versenkte, kehrt in einen Einsatzhafen zurück. Einheiten der Kriegsmarine und Flugzeuge der deutschen Luftwaffe geben dem Kreuzer das Ehrengeleit. Gefangene Seeleute der versenkten Schiffe. Sie wurden von der Besatzung des Kreuzers gerettet. Begrüßung der tapferen deutschen Besatzung, die der britischen Schifffahrt schwerste Verluste beibrachte. Immer dichter zieht sich der Ring um England. In 6 Wochen versenkten unsere U-Boote 609.000 Tonnen feindlichen Handelsschiffsraum. U-Boote verlassen ihre Stützpunkte zu neuer Feindfahrt. Alarm! Ein feindlicher Geleitzug! Alle Mann auf Tauchstation! Der Feind wirft Wasserbomben tiefer hinunter. Nach einer Weile geht es wieder nach oben. Das Boot taucht wieder auf. Ein großer bewaffneter Dampfer, der abgesprengt wurde, liegt in günstiger Schussposition. Geschütz klar! Mit ein paar wohlgezielten Salven wird das Schiff unter Feuer genommen. Und wieder sind 4000 Tonnen britischer Frachtraum zu den Fischen geschickt. Der Kampf geht weiter gegen England. Wie gerne Churchill uns blockiert. You see, it looks now black. Das deutsche U-Boot torpediert. Ihm seinen Frühstück Speck. Ihn selber trifft ein jeder Schuss. Die Waves zu rulen ist jetzt Schluss. Die Nordsee war ein deutsches Meer. Nu kiekste hinterher. Das muss den ersten Seelord doch erschüttern. Jeder Streich macht ihn weich, macht ihn klee. Wir werden ihn auch weiterhin zerknittern. Siehst du wohl, Chamberlain. Am Meeresgrund rief mal die Chips. Wir kriegen ihn noch an dem Schlips. Das wird den ersten Seelord noch erschüttern. Siehst du wohl, Chamberlain. Meeresgrund rief Mighty Ships. Wir kriegen ihn noch an dem Schlitz. Ja, das wird den ersten Seelord doch erschüttern. Siehst du wohl, Chamberlain. Unsere Kriegsmarine hat inzwischen die deutsche Flagge weit hinausgetragen auf die Nordsee. Das siegreiche U-Boot, das bei Scapa Flow die Royal Oak versenkte und die Repulse torpedierte, kehrt in seinen Heimathafen zurück. In diesem Augenblick erleben wir die Begrüßung der U-Boot-Mannschaft. Mit den Klängen des Deutschlandliedes fährt dieses stolze und schlanke Schiff, das U-Boot, in diese Einfahrt ein, das die Welt mit ihren Meldungen in den letzten Tagen in Atem gehalten hat. Dass das britische Schlachtschiff Royal Oak versenkt hat und durch Torpedotreffer das englische Schlachtschiff Repulse schwer beschädigt und kampfunfähig gemacht hat. Hier oben auf der Plattform an diesem Molenkopf begrüßten die angetretenen Offiziere an ihrer Spitze der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Reeder, das nun hier an uns vorbeifahrende Schiff. Grüßen die Kameraden der Ehrenkompanie, die Männer, die dort auf dem Schiff Aufstellung genommen haben. Grüßend, die heraufblicken, in ihren Arbeitsbäckchen noch gekleidet sind, so wie sie Tage und Wochen lang auf ferner Fahrt, auf dem weiten, unendlichen Meer, der unendlich scheinenden Front der See gewesen sind und gekämpft haben. Und nun sind die Manöver wieder beendet. Schon ist das Boot wieder in Fahrt. Die Kapelle hat auf dem Vorderschiff des Bootes Aufstellung genommen. Und nun fährt dieses stolze, heldenmütige Schiff an uns vorbei. In kleinen Gruppen stehen die Männer, die Stunden, Tage und Wochen lang unterwegs waren. Leuchten ihre Augen jetzt hier herauf. Bärtig sind ihre Gesichter. Verschmiert ihre Anzüge von der Schwere der Arbeit, die sie unterwegs leisten mussten. Vergessen ist das jetzt alles in dem Augenblick, wo sie wieder in der Heimat sind. Langsam entschwindet nun das Schiff und stolz und dankbar blicken die Menschen, die diesem Schauspiel, diesem Empfang des Unterseebootes beigewohnt haben, auf diese Männer zurück, die den Ruhm der deutschen Kriegsmarine mehrten, die die alte, stolze Tradition der U-Boote fortführten. Und für immer und für alle Zeiten wird mit diesem Unterseeboot der Name des britischen Schlachtschiffs Royal Oaks verbunden sein und der Name des durch Torpedotreffer schwer geschädigten und kampfunfähig gemachten Schlachtschiffes Repulse. Die tapfere Besatzung trifft auf Einladung des Führers in Berlin ein. Offiziere und Mannschaft werden von der Berliner Bevölkerung begeistert begrüßt. Hier der kühne Kommandant, Kapitänleutnant Prien. Der Führer empfing die tapfere Besatzung in der Reichskanzlei, um sie zu ihrer unvergleichlichen Heldentat zu beglückwünschen. Wir haben uns durchgemogelt durch die Überwachung und waren plötzlich drin. Drin im Hafen von Scapa Flow, wie im Hafen der englischen Seemacht. Eine absolute Ruhe herrschte dort. Die Bucht war tachell erleuchtet, weil ein starkes Nordlicht herrschte. Wir sind dann ungefähr anderthalb Stunden im Hafen rumgefahren, haben uns unseren Gegner ausgesucht, haben unsere Torpedos gelöst, im nächsten Augenblick krachte es und erst wurde der Repulse getroffen und dann flog die Royal Oak in die Luft. Der Eindruck war unermesslich und wir haben uns auf demselben Wege in ähnlicher Weise, wie wir reingekommen sind, auch wieder hinausgeschlichen, dicht an Bewachern vorüber, aber sie haben uns nicht gesehen. Und als wir draußen waren, können Sie sich vorstellen, welche Begeisterung und Freude uns alle beseelte, dass es uns gelungen war, eine solche Aufgabe und einen solchen Erfolg für Deutschland erringen zu können. Wer hat auf dieser Erde wohl den größten Mund? Der Premier seiner britischen Majestät. Wer sammelt seine Flotte auf dem Meeresgrund? Der Premier seiner britischen Majestät. Im Anfang fing er gleich mit der Blockade an. Ja, ist der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche U-Boot-Mann, der gar kann. Junge, Junge, der gewann. Wer ist aus falschen Träumen endlich aufgewacht? Der Premier seiner britischen Majestät. Wer zittert vor den deutschen Aalen Tag und Nacht? Der Premier seiner britischen Majestät. Er glaubt, dass das Geleit mit ihm uns hindern kann. Ja, denkst du, junger Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche U-Boot-Mann, der Kaplan, junge, junge, der Gewann. Wer träumt noch heute von Herrschaft auf dem Ozean? Der Premier seiner britischen Majestät. Wer gibt ein halbes Weltreich für den ältesten Kahn? Der Premier seiner britischen Majestät. Er glaubt, dass man den Sieg nicht einfach kaufen kann. Ja, denkst du, junger Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche U-Boot-Mann, der bleibt an, junge, junge, der geht an. Er ruht nicht eher, bis sein letztes Schiff versenkt. Der Premier seiner britischen Majestät. Wir rechnen mit ihm ab, es wird ihm nicht geschenkt. Der verliert seiner britischen Majestät. Nun hofft er, dass Herr Roosevelt ihn retten kann. Ja, denkst du, junger Mann, wie man sich täuschen kann. Der deutsche U-Boot-Mann, der greift an, junge, junge, der greift an. Thank you. Deutsche U-Boote kehren von Feindfahrt zurück. Dicht vor den Toren Englands haben sie ihre Stützpunkte. Schlagartig können sie jetzt auf kürzestem Wege eingesetzt werden und die totale Blockade Englands wirkungsvoll durchführen. So versenkten sie, wie der Wehrmachtsbericht vom 1. September meldete, in nur 3 Tagen über 100.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraums. Der Flottenchef Admiral Lütjens begrüßt siegreiche Besatzungen. Unsere Schnellboote, die Stukas der See, sind durch ihre überraschenden und blitzartigen Angriffe zu einem wahren Schrecken der englischen Geleitzüge geworden. Hier werden 2 besonders erfolgreiche Schnellbootkommandanten mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Oberleutnant zur See Pimmen und Oberleutnant zur See von Mirbach. Eine Schnellbootflottille macht klar zum Auslaufen. Torpedos werden übergenommen. Ja, der geht doch durch die rüber. Die Boote legen ab. Halbe Fahrt voraus. Große Fahrt. Immer höher wird die Fahrt. Dreimal äußerste Kraft. Winkspruch einnebeln. Torpedoklappen auf, fertig zum Angriff. Ich berichte Ihnen gern etwas über den Einsatz des Hilfskreuzers Atlantis im vergangenen Zweiten Weltkriege. Dazu muss ich natürlich erwähnen, dass auch die anderen Hilfskreuzer in gleicher Weise ihre Pflicht getan haben. 9 deutsche Hilfskreuzer haben im Zweiten Weltkriege in überseeischen Gewässern operiert. Alle haben die in sie gesetzten Erwartungen voll erfüllt. Ihre Aufgabe war, in möglichst lang anhaltender Seeausdauer in immer wechselnden Seegebieten feindliche Seestreitkräfte zu binden und den Gegner zu verlängerten Seewegen und oder langen Umwegen zu zwingen. Das hatte beim Feind auch eine geringe Ausnutzung der Hafenkapazitäten, nächtliches Schließen der Häfen, Löschen der Leuchtfeuer, Erhöhung der Heuern und Versicherungsprämien und vieles andere mehr zur Folge. Gelegentliches Aufbringen von Feindschiffen und Versenkungen waren notwendig, um sich dem Gegner gegenüber bemerkbar zu machen. Aber jede Kampfhandlung, jede Gefechtsbeührung mit überlegenen Feindstreitkräften sollte möglichst vermieden werden. Unser Schiff war das Schiff 16 oder der Hilfskreuzer Atlantis, wie er auch genannt wird, das ehemalige Motorschiff Goldenfels der Hansa-Reederei aus Bremen. Mit einer Größe von 7.862 Bruttoregistertonnen, einer Länge von 146 Metern, mit 2 MAN-Motoren und einer Geschwindigkeit von 17 Seemeilen. Das Schiff war bei der Bremer Vulkanwerft 1937 erbaut. Es hatte eine Bewaffnung von 6 15 cm Geschützen, einer 3,7 in Doppellafette, 4 2 cm Flak und ein 7,5 cm Anhaltegeschütz sowie 4 Einzeltorpedorohre und 2 Flugzeuge. Alles unter Tarnung eingebaut, erst beim Angriff erkennbar. Vor der Indienststellung galt die Hauptarbeit dem Umbau des Schiffes, dem Einbau der Waffen und der Beschaffung vieler Dinge, die für eine lange Seekriegsunternehmung notwendig waren. Vor allem waren Unterbringungsräume für die Besatzung und die zu erwartenden Gefangenen zu schaffen. Ein besonderes Problem war die Zusammenstellung einer guten Besatzung aller Dienstgrade, die gewillt und geeignet war, eine so lange Unternehmung durchzuhalten. Nach rund 100 Tagen Werftumbauzeit, anschließendem Einfahren des Schiffes und Schießübungen, liefen wir Mitte März 1940 ohne Verabschiedungsmöglichkeit der Besatzung getarnt als Sperrbrecher von Kiel aus. Wir passierten die Nordsee, das Nordmeer, die Dänemarkstraße, den Nordatlantik und erreichten schließlich unser erstes Operationsgebiet im Südatlantik. Hier wurde das erste Schiff, ein Engländer, aufgebracht, die Besatzung übernommen und das Schiff versenkt. Diese Versenkung war eine gezielte Aktion, um britische Seestreitkräfte aus dem Nordraum abzuziehen. Der Einsatz von Hilfskreuzern war im Zweiten Weltkrieg sehr viel schwieriger als 1914-18, denn alle feindlichen Handelsschiffe waren bewaffnet, alle hatten Funkeinrichtungen und fuhren nach Kursanweisungen der britischen Admiralität. Außerdem war die Eindringtiefe der feindlichen Flugzeuge über ihren Küstenbereich hinaus sehr viel größer geworden. Unser Hauptoperationsgebiet war der Indische Ozean, später der Südatlantik und dann der Pazifik. An Überraschungen und besonderen Vorfällen hat es bei der langen Unternehmung nicht gefehlt. So stand unser Schiff am 17. Mai 1941 auf einem der britischen Schifffahrtswahlwege, die uns bekannt waren, und lag, um Brennstoff zu sparen, nachts gestoppt. Die Nacht war mondhell. Kurz vor Mitternacht meldeten 2 Ausguckposten fast gleichzeitig 2 Buckel am Horizont und wenig später waren 2 in Kiellinie hintereinander fahrende große abgeblendete Fahrzeuge erkennbar. Beide Schiffe hielten genau Kurs auf uns zu. Wir nahmen vorsichtig Fahrt auf, um uns den nun klar erkennbaren Kriegsschiffen zu entziehen und uns außer Sichtweite zu bringen. Es gelang uns, aber der Schreck, vor uns das Schlachtschiff Nelson mit 40.000 Tonnen groß und 49,6 cm Geschützen sowie dem Flugzeugträger Eagle vor uns gehabt zu haben, saß uns allen noch lange in den Knochen. Nur ein Schuss aus einem 40,6 cm Rohr und wir wären alle in Atome zerplatzt. Beide Schiffe hatten uns zweifelsohne nicht gesehen. Am nächsten Tag haben wir dann unseren zweiten Geburtstag gefeiert, gemeinsam ein Vaterunser gebetet und dankbarst unser Davonkommen registriert. Das zweite Mal haben wir wenige Tage später, am 24. Mai 1941, überlebt. Unser Flugzeug hatte einen Dampfer mit Kurs auf Kapstadt ausgemacht. Tagsüber hielten wir optische Fühlung. In der Dunkelheit schlichen wir uns dann von Achtern an das Schiff heran. Es fuhr abgeblendet und ohne Navigationslichter. Überfallartig wurde es angegriffen, um möglichst eine Funknotmeldung zu vermeiden. Nach 6 bis 8 Treffern brannte das Schiff mit seiner Decksladung. Kein Funknotruf. Brücke und Funkraum standen in hellen Flammen. Die Boote wurden zu Wasser gelassen und die Besatzung verließ ihr Schiff. Um die brennende Fackel in diesem vielbefahrenen Seegebiet unter Wasser zu bringen, gab ich den Befehl zum Torpedieren. Da drehte der anscheinend mit geklemmtem Ruder kreisende Frachter auf uns zu. Gleichzeitig rief der Torpedooffizier: Torpedo läuft. Aber wahrscheinlich war es ein Tiefenruderversager. Der Torpedo hatte Kehrt gemacht und kam als Oberflächenläufer ebenso wie das brennende Schiff auf uns zu. Eine verzweifelte Lage. Es gelang aber, den beiden Objekten auszuweichen, und das war für uns dann der dritte Geburtstag. Das nächste Mal sollten wir aber nicht davon kommen. Am 22. November 1941 um 8 Uhr wurden wir am Treffpunkt, an dem wir zur Versorgung eines deutschen U-Bootes verabredet waren, von einem britischen Kreuzer gestellt und versenkt. Ein Kampf war aussichtslos. Nach 8 erhaltenen Treffern haben wir unsere eigene Sprengladung gezündet. Die Besatzung wurde zum Teil von Rettungsbooten und dem U-Boot übernommen und konnte 36 Stunden später auf den U-Boot-Versorger Python umsteigen. Auch die Python aber ereilte wenige Tage später das gleiche Schicksal. Nach einmaliger Odyssee erreichten wir mit Hilfe von 4 deutschen und 4 italienischen U-Booten mit beiden Besatzungen zwischen Weihnachten und Neujahr 1941 den westfranzösischen Hafen Saint-Nazaire. Damit fand die längste Unternehmung der Seekriegsgeschichte nach 655 Tagen. Schiff 16 hatte während der Unternehmung 102.000 Seemeilen zurückgelegt und 22 Schiffe versenkt oder aufgebracht ihr Ende. Ich glaube kaum, dass bei der heutigen Überwachung der Seegebiete durch Flugzeuge und Satelliten derartige Unternehmungen noch möglich sein werden. eine Kampfgruppe macht Jagd auf den von den Aufklärerflugzeugen gemeldeten 21.000 Tonnen großen Truppentransporter Orama. Breitseiten haben genügt, um das Schicksal des Schiffes zu besiegen. Die Mannschaft der Orama wird an Bord genommen. Brennend sinkt der Truppentransporter in die Tiefe. Inzwischen ist der englische Flugzeugträger Glorious gemeldet worden. Der 22.500 Tonnen große Koloss hat 48 Bombenflugzeuge an Bord. Mit äußerster Kraft geht es dem Feind entgegen, der durch Zerstörer gesichert ist. Unsere Schlachtschiffe eröffnen das Feuer auf die wertvolle Beute. Glorious ist bereits schwer getroffen. Die englischen Zerstörer versuchen, den Flugzeugträger einzunebeln und damit der Sicht zu entziehen. Trotzdem wird der Feind nicht mehr losgelassen. Immer wieder wird er mit Schnellfeuer schwersten Kalibers überschüttet. Die begleitenden Zerstörer sind schwer beschädigt und sinken im weiteren Verlauf des Gefechts. Der Feind wehrte sich verzweifelt, jedoch vergebens. Wieder hat England die schweren Schläge der deutschen Kriegsmarine zu spüren bekommen. Nach dem siegreichen Abschluss der Kämpfe um Narvik gibt das Oberkommando der Wehrmacht über den Verlauf der militärischen Operationen in Dänemark und Norwegen zusammenfassend Folgendes bekannt. Die Pläne der Alliierten, auf dem Wege über Skandinavien dem Krieg eine für sie günstige Wendung zu geben, waren dem Oberkommando der Wehrmacht seit langem bekannt und zwangen dazu, einen blitzschnellen Gegenschlag vorzubereiten. Teile des Heeres und der Luftwaffe sowie die gesamte Flotte wurden daher zur Vorbereitung einer einheitlichen Aktion unter persönlicher Leitung des Führers zusammengefasst. Nach wiederholten, flagranten Verletzungen der Neutralität Norwegens durch britische Seestreitkräfte löste ein unmittelbar drohender Handstreich der englischen Flotte die Operationen am 9. April bei Morgengrauen aus. Sein besonderes Gepräge erhält er als eine Wehrmachtsoperation, die in bisher unbekannten Ausmaße Teile des Heeres und der Luftwaffe mit der Kriegsmarine unter einheitlicher Führung zum taktischen Einsatz brachte. Die Kriegsmarine hat eine bisher unmöglich erscheinende Aufgabe gelöst. Sie hat unter verwegenem Einsatz von Schiffen und Besatzungen weit entfernt von den eigenen Stützpunkten und fast unter den Augen der stark überlegenen britischen Flotte eine Landungsoperation in den durch zahlreiche schwere Küstenbatterien geschützten Häfen teils erzwungen, teils überraschend durchgeführt. Sie hat in einer gewaltigen Transportleistung von rund 2,3 Millionen Bruttoregistertonnen die Masse der deutschen Seestreitkräfte und ihres Nachschubs in ununterbrochenem, dichtem Seeverkehr nach Norwegen übergeführt. Das geschah trotz andauernder Flankenbedrohung durch die weit überlegene britische Flotte und des Einsatzes zahlreicher feindlicher Unterseeboote. An dem Gelingen dieses Massentransportes waren, gestützt auf die größeren Einheiten, besonders unsere Torpedo-, Minensuch- und Minenräumboote, Unterseebootjäger und Schnellboote, Geleitfahrzeuge und Vorpostenboote in Tag- und Nachtdienst und im engen Zusammenwirken mit Küstenfliegerverbänden beteiligt. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, als die zum Teil der englischen Küste gegenüberliegenden Zielhäfen dem Gegner bekannt und die engen Gewässer des Kattegats und des Skagerraks passiert werden mussten. Handelsschiffsbesatzungen haben in wochenlangen Fahrten mit der gleichen freudigen Opferbereitschaft wie die Soldaten der Kriegsmarine ihre Pflicht erfüllt. Bei Trondheim und Bergen beteiligten sich leichte Seestreitkräfte an verschiedenen Stellen, besonders aber bei Narvik an Land gesetzte Marineabteilungen in hervorragender Waffenbrüderschaft an den Operationen und Kämpfen des Heeres. Die Küste in ihrer weiteren Ausdehnung wurde durch übernommene und neu zugefügte Batterien stark gesichert. Die deutsche Kriegsmarine fügte den britischen und französischen Flotten folgende Verluste zu: ein Flugzeugträger, ein Kreuzer, 10 Zerstörer, ein Unterseebootjäger, 19 Unterseeboote, zusammen rund 65.000 Tonnen. Ferner ein Transportschiff und ein Tanker mit insgesamt 29.100 Bruttoregistertonnen. Weiter wurden 11 norwegische Kriegsschiffe vernichtet. 2 Küstenpanzerschiffe, 3 Zerstörer, 7 Minenleger, 2 Minensuchboote, 41 Torpedoboote und einige Unterseeboote sowie viele kleinere Fahrzeuge sichergestellt. Am 13. Februar berichtete das Oberkommando der Wehrmacht über den erfolgreichen Durchbruch schwerer deutscher Seestreitkräfte durch den Kanal. Der Befehlshaber der Schlachtschiffe, Vizeadmiral Ziljaks, gibt auf seinem Flaggschiff die Aufgabe und das Ziel der Operationen bekannt. Die Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst und der schwere Kreuzer Prinz Eugen sollen von Brest aus die Durchfahrt durch die Straße von Dover erzwingen, um für neue Einsätze bereitzustehen. Zerstörer und Torpedoboote sichern den Verband nach allen Seiten. Diesiges Wetter und tief hängende Wolken erschweren die Sicht. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind beschränkt. Starke Luftwaffenverbände unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls Sperle unterstützen die Aktion. Mit höchster Fahrt geht es durch den Kanal. Die Kampfgruppe hat, vom Feinde unbemerkt, die engste Stelle des Kanals zwischen Dover und Calais erreicht. Alle Geschütze sind in Gefechtsstellung gebracht. Die Spannung hat den Höhepunkt erreicht. Da, Blinkspruch, britische Torpedoflugzeuge und Zerstörer greifen an. Alarm! Versuchen Sie, an den deutschen Verband heranzukommen. Die Angriffe zur See und zur Luft brechen im deutschen Abwehrfeuer zusammen. 49 feindliche Flugzeuge und zwei Zerstörer bleiben auf der Strecke. Feuer auf Torpedoflugzeuge, die im Tiefflug angreifen. Geschossen. Die Kämpfe ziehen sich bis weit in die Nordsee hinein. Aber im Schutz der leichten Seestreitkräfte und der Luftwaffe erreichen die schweren Einheiten sicher ihre Bestimmungshäfen. Eines der kühnsten Unternehmen dieses Krieges ist erfolgreich durchgeführt. Das angeblich seebeherrschende England hat unmittelbar vor seinen Toren eine schwere Schlappe einstecken müssen. Das englische Ansehen hat damit vor der ganzen Welt einen neuen, schweren Schlag erlitten. Mal, auf dem Meer, wenn vor ein Mast sich wählt, dann schlägt die deutsche Flagge sehr, genau, wo Wolf es will. Die Mieten auf dem Meeresschuss, die breite alte Zeit, die Themen sind schon frei zu Fuß, das Deutschland hier so treu. Zurzeit die Minensuchflottillen. Das Führerboot ist erreicht. Der Führer der Minensuchboote oder wie es in der Marinesprache abgekürzt heißt, der FDM, hat die Chefs seiner Flottillen zu einer wichtigen Besprechung zu sich rufen lassen. Seite! Melde mich an Bord. In der Stunde wieder abholen. So, Herr Kapitän. Abpfeifen! Seite! Was an Bord? Kannst du jetzt? Abpfeifen! Herr Hitler? Wie war es in Königsberg? Ganz groß, Herr Hitler. Der FDM beim Ausarbeiten des Manöverplanes. Rein. Gehorsamst an Bord. Danke. Gehorsamst an Bord. Na, sind Ihre Boote wieder klar? Jawohl, Herr Kapitän. Herr Hitler? Gehorsamst an Bord. Danke. Gehorsamst an Bord. Danke. Bitte rutschen Sie durch, meine Herren. Meine Herren, ich habe Sie kommen lassen, um die heutige Übung zu besprechen. Ausgangslage geben die hier vorliegenden Funksprüche, die Ihnen ja bekannt sind. Die Luftaufklärung hat feindliche Minenschiffe und Zerstörer gesichtet. Die Küstenwache bei Kraxtepellen meldet verdächtige Fahrzeuge. Ich rechne damit, dass unsere Auslaufswege mit Minen gesperrt sind. Ich beabsichtige, die erste und zweite Minensuch anzusetzen zum Freisuchen von Quadrat 70. Die dritte Minensuch soll den Weg grün nachprüfen. Die Gleitflottille macht Stichfahrt von Quadrat 60 nach Quadrat 900. Die Räumbootflottille prüft den Weg unter der Küste nach. Was beabsichtigen Sie nun im Einzelnen zu tun? Ich nehme Quadrat 56, Suchkurs Ost-West. Chef, zweite Minensuch? Ich bleibe entsprechend in der Nordhälfte. 200 Meter Gerät, Fahrt 10 Seemeilen. Chef, dritte Minensuch? Ich marschiere mit 150 Meter Gerät, Fahrt 10 Meilen. und nehme Quadrat 57. Hm. Chef, hilfst du mir so? Ich werde besonders das Quadrat 58 aufs Korn nehmen. Gut. Chef, Geleitflottille? Marschiere mit 200 Meter Gerät und 12 Meilen den befohlenen Weg. Hm. Chef, erste Räumflottille? Ich laufe mit 100 Meter Gerät dicht unter der Küste bei Brüstort und zurück. So kann ich den Verwandt am besten von dieser Seite her schützen. Einverstanden. Und der vielbeschäftigte Astro, noch irgendwelche Fragen? Nein, Herr Kapitän, es ist ja alles klar. Hat noch jemand Fragen? Nein, Herr Kapitän. Dann danke ich. Gute Fahrt. Danke, Herr Sams. Mal halbe Fahrt voraus! Wo mal halbe Fahrt voraus! Das Führerboot des FDM setzt sich an die Spitze des Verbandes. Signalbefehl entlassen gemäß Plan. Signalbefehl entlassen gemäß Plan. Der Verband zieht sich befehlsgemäß auseinander. Hart Steuerbord! Hart Steuerbord! Suchgerät klar machen. 150 Meter Suchgerät klar machen. 150 Meter Suchgerät klar machen. Au, Luzi, Max, vor! Wieder! Ist Gerät klar? Gerät ist klar. Auf Station! Auf Station! Weg! Die Boote werden durch Stahldrahtleinen verbunden, die in einer bestimmten Tiefe nachschleppen, um anzuzeigen, wenn sie gegen das Ankertau einer Mine treffen. Backbordseite verwunden! Backbordseite klar! Beide Maschinen langsamer Fahrt voraus. Der Drachen, welcher das eigentliche Tiefensteuergerät für die Such- oder Räumleine ist, wird über Bord geworfen. Die Schleppboje liegt hinterher. Die Boje trägt das eigentliche Gerät. Durch Verlängerung oder Verkürzung der Bojenleine wird die Tiefensteuerung des Drachens und somit die Such- oder Räumleine eingestellt. Suchleine vieren! Langsam, langsam! Bojenleine fest! Boote fahren in Dwarslinie, das heißt mit 150 Meter Abstand nebeneinander genau ausgerichtet. Berührt die Räumleine das Ankertau einer Mine, so wird sie durch eine Schlippvorrichtung ausgelöst und gleitet an dem Ankertau entlang, bis ein Sprengkörper, der an der Räumleine befestigt ist, die Mine von der Verankerung absprengt. Musik. werden durch Abschießen zur Explosion gebracht und vernichtet. Ist eine bestimmte Strecke von Minen geräumt, dann werden als Anhalt für nachfolgende Schiffe Fahrwasserbojen geworfen. Befehl, Fliegeralarm beendet. Fahrt, runtergehen. Langsame Fahrt. Die Räumboote haben die Aufgabe, die Fahrwasserbojen aufzunehmen und für die nächste abzusteckende Strecke wieder klar zu machen. An Steuerbord, feindliches U-Boot gesichtet. Sofort angreifen. Feindliches U-Boot gesichtet. Signal an alle R-Boote. Feindliches U-Boot gesichtet. Kurs 30 Grad. Fahrt äußerste Kraft voraus. Einlaufen. Laut heulen die Sirenen, Schwarzmann, lauf empor, erfüllen unser Seelen, die Minen zu bevor. Das M und Rufen sprach und nach der Minen wird frei gemacht. Führerhauptquartier wird gemeldet, am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Im Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses Ziel geht der militärische Kampf weiter. Soweit und solange die Erreichung dieses Zieles durch die Briten und Amerikaner behindert wird, werden wir uns auch gegen sie weiter verteidigen und weiter kämpfen müssen. Die Angloamerikaner setzen dann den Krieg nicht mehr für ihre eigenen Völker, sondern allein für die Ausbreitung des Bolschewismus in Europa fort. Was das deutsche Volk in dem Ringen dieses Krieges kämpfend vollbracht und in der Heimat ertragen hat, ist geschichtlich einmalig. In der kommenden Notzeit unseres Volkes werde ich bestrebt sein, unseren tapferen Frauen, Männern und Kindern, soweit dies in meiner Macht steht, erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen. Zu all dem brauche ich eure Hilfe. Schenkt mir euer Vertrauen, denn euer Weg ist auch mein Weg. Haltet Ordnung und Disziplin in Stadt und Land aufrecht. Tue jeder an seiner Stelle seine Pflicht. Nur so werden wir die Leiden, die die kommende Zeit jedem Einzelnen von uns bringen wird, mildern und den Zusammenbruch verhindern können. Wenn wir tun, was in unseren Kräften steht, wird auch der Herrgott nach so viel Leid und Opfer uns nicht verlassen. Im letzten Weltkrieg hatte die Ostsee für uns hervorragende strategische Bedeutung und diente auch dem Heranschaffen von Rohstoffen für unsere Kriegsrüstung. Unsere Seeherrschaft in der Ostsee schützte die langen Küsten von Nord- und Ostdeutschland vor einer feindlichen Invasion. Von dem neutralen Lande Schweden bekamen wir über die Ostsee die Zufuhr von Erz und selbstverständlich halfen wir unserer eigenen Ostfront in Russland durch Seetransporte mit Soldaten, Waffen und Material, beziehungsweise brachten wir Truppenteile wieder nach Westen zurück. Diese günstige Lage änderte sich im Sommer 1944, denn bei unserer Heeresgruppe Mitte war es zu russischen Einbrüchen gekommen. Als Folge davon hat die Russen im August 1944 die Ostsee am Rigaschen Meerbusen erreicht. Die politischen Reaktionen dieses russischen Vorgehens traten ein. Mitte September 1944 kapitulierte Finnland, das bisher an unserer Seite gestanden hatte. Und am 26.09.1944 hörten die Schweden auf, uns mit Erz zu beliefern. Sicherlich wollten sie als neutraler Staat Auseinandersetzungen mit russischen Kriegsschiffen in der Ostsee vermeiden. Diese gespannte Lage wurde noch schärfer, als am 12.01.1945 die Russen unsere Ostfront durchbrochen hatten und bis zur mittleren Oder bei Küstrin und Frankfurt vorgedrungen waren. Und jetzt begannen die Menschen aus diesen Ostgebieten nach Westen zu fliehen, um sich vor dem russischen Vormarsch zu retten. Es war klar, dass für die deutsche Kriegsmarine eine neue strategische Situation eingetreten war. Es war nicht mehr die U-Boot-Waffe, die Ausbildung der neuen U-Boote in der Ostsee verzögerte sich durch den Verlust der Ausbildungsplätze und Möglichkeiten sehr. Die Folge hiervon war, dass die U-Boot-Waffe neuer Art für eine Entscheidung zu spät kommen würde. Die Hauptaufgabe der Kriegsmarine war daher die Ostfront über See zu unterstützen und den Rücktransport von Flüchtlingen, Verwundeten und Soldaten nach dem Westen durchzuführen. Entsprechend handelte ich. Aus der Nordsee und dem Norwegenraum zog ich Seestreitkräfte ab, soweit die dortige Lage es erlaubte, und verwandte sie zum Schutze unserer Schifffahrt in der Ostsee. Ich ließ mir von unserer Staatsführung die noch verfügbare Handelsschiffstonnage unterstellen, denn wir mussten auf der Ostsee unseren Transportverkehr möglichst in Geleitzüge zusammenfassen. Eine einheitliche Befehlsgebung der Kriegs- und Handelsmarine war daher erforderlich. Weiter, ich ließ mir von der Staatsführung die gesamte Kohlen- und Treibstoffverteilung für Norddeutschland geben, damit ich hinsichtlich der Fahrbereitschaft der mir unterstellten Kriegs- und Handelsschiffe sicher war. Und auf den Werften bekamen die Reparaturen von Fahrzeugen, die für die Seetransporter eingesetzt waren, Vorrang vor anderen Pflichten, welche die Werften noch zu erfüllen hatten. Durch diese Organisation war es daher möglich, die Kriegs- und Handelsschiffe auf der Ostsee möglichst in geschlossenen Geleitzügen einzusetzen. Der Erfolg hiervon in der Zeit vom 23.01.1945 bis in die Tage der Kapitulation Anfang Mai hinein wurden durch die mir unterstellten Kriegs- und Handelsschiffe 2 bis 3 Millionen Menschen, also Flüchtlinge, Männer, Frauen und Kinder, Verwundete und Soldaten, nach Westen gerettet. Diese Fahrten erfolgten unter gleichzeitigen Kämpfen gegen angloamerikanische und russische Flugzeuge und ebenfalls gegen russische U-Boote und Stellboote und mussten auch auf vom Gegner verminten Wegen durchgeführt werden. So schmerzlich hierbei auch der Verlust von Menschen auf einigen Transportern, die durch die Gegner vernichtet wurden, gewesen war, glückte es doch immerhin, 99% der Seetransporte sicher in westliche Häfen zu geleiten. In der kritischen Phase der Nation, als vieles wankte, hatte der deutsche Seemann mit und ohne Uniform sich im Dienste der Menschlichkeit selbst überboten. Als ich am 30.04.1945 deutsches Staatsoberhaupt geworden war, war mein Ziel, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, aber auch dabei weiterhin so viel wie möglich deutsche Menschen nach Westen zu retten. Eine Gesamtkapitulation war daher für mich sofort nicht möglich. Dann wären die deutschen Menschen, Soldaten und Bevölkerung, die im russischen Zonenbereich standen, in russische Hand gekommen. Ich wollte also versuchen, zunächst mit dem Westen Teilkapitulationen abzuschließen. Dies gelang mir mit dem englischen Feldmarschall Montgomery. Dagegen forderte der Eisenhower sofortige Gesamtkapitulation, auch mit Russland. Schließlich erhielt ich für das Inkrafttreten der Gesamtkapitulation noch 2 Tage Frist. Diese konnte ich für das Menschenretten noch ausnutzen. So wurden durch die Kapitulation noch 1.850.000 Soldaten von unserer Ostfront nach Westen gerettet. Aber 1.490.000 Soldaten mussten noch in russische Gefangenschaft gehen. Und sicherlich konnten einige Millionen Zivilpersonen sich in dieser Gesamtkapitulationsfrist noch nach Westen absetzen. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass diese Rettungen zu Wasser und zu Lande gelangen. Unser